Gott, einen Knall. Denn er platzte am Sonntag bei uns rein wie ein Überfall. Kam mir an wie ein Bauer und schrie, ich bin so etwas von sauer. Ich bin so sauer. Wir wollten keine Druckprüfung machen lassen. Daraufhin wollte er unsere Heizung nicht mehr anfassen. Heizung, passe, Heizung, passe. Rufen Sie mich nicht mehr an. Ich bin nicht mehr Ihr Mann. Ich will dich nicht mehr sehen. Die kurze Zeit mit dir war schön. Aber nun ist es genug, denn ich dulde kein Betrug. Das wohl bald bereuen. Odenbeck, Odenbeck, Odenbeck. Die Heizung tropft ziemlich stark und die Temperatur regelt sich autark. Odenbeck, Odenbeck, Odenbeck. In der Küche stinkt es nur nach und im Bad platzt täglich ein neues Rohr. Odenbeck, Odenbeck, Odenbeck. Er ist einfach weg, oh, weg. Eigentlich war er doch ganz nett.